Ich mache Rap-Mucke, bis ich Kohle verdien. Wir rollen das Weed, doch wir smoken zu viel. Du willst ne Light? Nein, wir schauen nicht, ob es reicht. Nur mit deinem wird geteilt, Bratte, du weißt. Mach langsam, Boom wird ist Standard. Boomt aus Südweststadt, Boom bis Bad Cannstatt. Plötzlich streckt der Konsum deiner Mannschaft. Vom Leben gefickt, deine Hure die Anschaff. Meine Musik ist mein lyrischer Sandsack. Spür ich den Drang, kriegt der übelst den Punch ab. Die Texte kommen nicht zufällig, Mann, denn ich übe nicht lang und den lügt, weil ich dann krank hab. Mach das Kram platt, spüre wo heiß ist. Fühlst du es auch, es verführt deinen Leichtsinn. Meistens weiß ich, was es ist, das mir fehlt. Doch der Spliff, den ich dreh, ist vom Winde verweht. Hey, Strap, deine Crew ist geschockt. Nimm mein Zug, Digga, Bruce aus dem Block. Kein Fluss, Mann, ich tu's nur aus Bock. Fußball und Ort, Babo, Bruce aus dem Block. Wir sehnen uns nach bisschen Ruhe im Kopf. Doch wir hören den Soundtrack, Bruce aus dem Block. Es zerfrisst, es verführt und es lockt. Bruce aus dem Block, Bruce aus dem Block. Ich will schlafen, es geht nicht, frag nicht so dämlich. Schlag es doch nach, Digga, Gras ist nicht schädlich. Killer Bars, dicker Part, dicker geht's nicht. Schreib ruhig was auf und vergleich dich vergeblich. Ich hab'n Fetisch, Rappen ist mein Traum. Der Ehrlichkeit im Raum, wegen schenkt ihr mir Vertrauen auf. Lass ein Baum, bis es nebelt und es raucht. Und ich trinke heute einen auf alle Hater hier im Raum. Alle Blender, die nichts taugen, ich fordere sie heraus. Rauch nen Joint in seine Fresse, frag ihn, Homie, wie sieht's aus? Um mich nicht zu stressen, rauch ich haufenweise Spliffs. Tausend und ein Gedicht, der Zauber liegt im Stift. Also bau mal alleine, glaub mir bisschen Bricks. Abends taumel ich ins Nix, geradeaus, Schritt für Schritt. Mit der Klick, Hit für Hit, mach Platz auf dem Thron. Ich bin solcher Pass hier gewohnt, Mann, was los? Hey, Strap, deine Crew ist geschockt. Nimm mein Zug, Digga, Blues aus dem Block. Kein Fluss, Mann, ich tu's nur aus Bock. Fußball und Ort, Babo, Blues aus dem Block. Wir sehnen uns nach bisschen Ruhe im Kopf. Doch wir hören den Soundtrack, Blues aus dem Block. Es zerfrisst, es verführt und es lockt. Blues aus dem Block, Blues aus dem Block.